Total Zerstörung, ich bin die Nummer in dem System. Computerwelt, total Zerstörung, ich bin die Nummer in dem System. Leben als Computer, wir sind alle registriert. Wir sind alle Puppen in einem großen Videospiel. Leben als Computer, wir sind alle registriert. Wir sind alle Puppen in einem großen Videospiel. Computerwelt, keine Gefühle, ne Manipulation. Programmierter Way of Life. Computerwelt, keine Gefühle, ne Manipulation. Programmierter Way of Life. Leben als Computer, wir sind alle registriert. Wir sind alle Puppen in einem großen Videospiel. Leben als Computer, wir sind alle registriert. Wir sind alle Puppen in einem großen Videospiel. Computerwelt, mein eigener Wille, zerstört ist mein Hirn. Gedanken sind verloren. Computerwelt, mein eigener Wille, zerstört ist mein Hirn. Gedanken sind verloren. Leben als Computer, wir sind alle registriert. Wir sind alle Puppen in einem großen Videospiel. Leben als Computer, wir sind alle registriert. Wir sind alle Puppen in einem großen Videospiel. Wir sind alle registriert, wir sind alle Puppen in einem großen Videospiel. Leben als Computer, wir sind alle